stehen im Regen vor deiner Tür. Nichts mehr zu sagen, kein Wort, das uns hilft. Zu hoch geflogen, wir wollten zu viel. Du hast gesagt, wir könnten leicht alles überstehen. Ende des wirklich jetzt und hier. Nichts mehr zu sagen, kein Wort, das uns hilft. Zu geflogen, wir wollten zu viel.